ARD. Hallo Christian und hallo Moritz. Moritz Behrendt, du bist das erste Mal dabei bei uns bei Lost in the Ost. Du arbeitest für die ARD im Studio in Kairo und da muss man so ein bisschen erklären, dass ihr natürlich ein großes Berichtsgebiet habt. Also ihr sitzt in Kairo, da ist eure Base, aber ihr seid einfach ganz viel in der Region unterwegs und eben unter anderem im Libanon, der gehört mit zu eurem Berichtsgebiet. Und Christian Limpert, ja, du warst schon sehr oft hier zu hören bei Lost in the Ost. Du arbeitest als Korrespondent in Tel Aviv im ARD-Studio. Ich freue mich sehr, dass ihr beide dabei seid. Wir freuen uns auch. Danke. Ihr beiden seid im Moment eigentlich rund um die Uhr zu sehen und zu hören mit Updates aus dem Nahen Osten. Im Moment ist es so, meiner Meinung nach, alle schwören sich dort gegenseitig Rache. Ein Angriff jagt den nächsten. Was löst es denn bei euch als Berichterstatter aus? Also natürlich zunächst mal viel Arbeit, weil wir jeden Tag auf die Lage gucken und schauen, wie kann sich das verändern, was ist wichtig für die Berichterstattung. Aber ganz grundsätzlich natürlich für unser Leben hier auch schon so Sorge, weil ich mir schon denke, wie geht das weiter, wenn sich's weiter hochschaukelt. Im Libanon ist es dramatischer als hier. Da sind die Menschen auf der Flucht. Wir in Tel Aviv fühlen uns nach wie vor relativ sicher. Aber natürlich reden wir bei der Hisbollah nach wie vor von einer militärischen Macht, die nach wie vor starke Raketen hat. Daneben noch immer die schwebende Eskalation mit dem Iran. Also das sind alles schon Bedrohungsszenarien, die natürlich auch unsere Lebensrealität hier in Tel Aviv beeinflussen könnten. Moritz, was löst es bei dir aus? Na, es ist vor allem ein großer Frust, dass es nach einem Jahr irgendwie immer weitergeht und immer weiter eskaliert. Man hat immer den Eindruck, es könnte nicht schlimmer kommen und dann wird es noch größer. Das ist extrem frustrierend, gerade für die Menschen jetzt gerade im Libanon. Da frage ich mich auch, ob Bekannte, die ich dort getroffen habe, ob die alle momentan sicher sind. Und als Journalist immer die Frage, wie gut können wir aus dem Libanon noch berichten? Wie sicher sind wir, wenn wir dort sind? Ich war gerade letzte Woche zuletzt dort und da ist man bei manchen Sachen schon eingeschränkt, wenn in weiten Teilen des Landes Raketen fallen und andererseits die Hisbollah als größte militante Macht im Land auch ihr Unwesen weiter treibt. Also das Gefühl der Unsicherheit, das betrifft uns Journalisten, aber die Menschen im Land natürlich noch deutlich mehr. Wir haben uns jetzt für diese Folge entschieden, also man könnte über jedes einzelne der Länder in der Region eine Folge machen, aber für heute haben wir uns entschieden, wir schauen uns ein Land und eine Konfliktpartei genauer an und das ist der Libanon und die Hisbollah. Seid ihr beiden bereit? Wir sind bereit. Ja, ich berichte seit Tagen fast nur über den Libanon und die Hisbollah, da bin ich tatsächlich bereit. Hi, das ist Lost in the Ost, der Podcast zum Krieg im Nahen Osten. Seit über einem Jahr sprechen wir hier immer wieder mit KorrespondentInnen der ARD und ExpertInnen über Hintergründe zur Situation in dieser Region. Die Fragen haben wir unter anderem aus E-Mails, die ihr uns geschickt habt und aus Kommentaren und Nachrichten der News-WG. Ich bin Christine Auerbach und ich begleite euch heute durch diese Folge. Es ist Donnerstag, der 10. Oktober 2024, 10.40 Uhr deutscher Zeit und wir sprechen heute mit Christian Limpert, unserem Korrespondenten in Tel Aviv und mit Moritz Behrendt aus dem Studio Kairo. Und bevor wir in die Lage im Libanon und die Rolle der Hisbollah einsteigen, fasse ich nochmal die aktuelle Situation ganz grob dort zusammen. Also die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah, die dauern jetzt eigentlich schon seit Monaten an. Sie waren aber bisher immer eher im Schatten der Kämpfe zwischen Israel und Gaza. In den letzten Wochen hat sich das aber geändert. Die Hisbollah feuert aus dem Libanon immer wieder massiv Raketen auf Israel ab. Israel hat inzwischen Bodentruppen in den Libanon geschickt und fliegt Luftangriffe. Also die Lage eskaliert immer weiter. Und im Libanon sind inzwischen mehr als 1 Million Menschen vor der israelischen Armee, vor den israelischen Angriffen auf der Flucht. Auf der anderen Seite können auch in Israel ungefähr 60.000 Menschen nicht mehr zurück in ihre Häuser, die an der Grenze zum Libanon liegen. Das mal ganz grob zusammengefasst. Moritz, lass uns mal diese Nachbarschaft Israel und Libanon genauer anschauen. Also ich habe einen Atlas dabei, das hatten wir schon sehr oft in unseren Folgen, weil ich finde, jeder Blick da rein macht nochmal klar, wie winzig eigentlich dieses Gebiet ist, in dem hier gekämpft wird. Ja, also Israel und Libanon, die haben eine Grenze, die ist ungefähr 70 Kilometer lang. Also das ist ja eigentlich fast nichts. Man könnte da an einem Tag locker entlang radeln und würde die ganze Grenze abradeln können. Wie sieht diese Grenze denn aus? Also kann man da irgendwie rüber? Ich war vor ziemlich genau einem Jahr direkt an der Grenze. Irgendwo habe ich ein grünes Schild gesehen im Libanon, auf dem stand, hier geht's nach Palästina, aber da gibt es keinen Übergang. Diese Grenze ist dicht. Was auch noch wichtig ist, dort sind auch noch Soldaten der Vereinten Nationen, also Blauhelme, stationiert an verschiedenen Stellen innerhalb der Grenze, die aber eigentlich nicht viel mehr machen, als dastehen und beobachten, wie sich die Kriegsparteien gegenseitig bekämpfen. Aber für Menschen gibt es keinen direkten Übergang zwischen dem Libanon und Israel. Das gilt natürlich auch für unsere Seite. Und nur weil du gesagt hast, entlangradeln, theoretisch ja, allerdings, das ist ein sehr hügeliges bis bergiges Gebiet. Also schon eine Region, die jetzt auch gar nicht so leicht zum Beispiel militärisch zu kontrollieren ist. Und durchaus ja auch ein schönes Gebiet. Diese Hügel sind sehr richtig schön und man kann wirklich wunderschön, ja, auf die andere Seite der Grenze schauen, israelische Dörfer, Kleinstädte sehen. Vor einem Jahr, da war dann zum Teil auch zu sehen, dass irgendwo in Israel, in dem Fall auf freiem Gebiet, irgendwas eingeschlagen war und es brannte. Also das ist natürlich wirklich mit bloßem Auge zu erkennen, da braucht man noch nicht mal ein Fernglas für. Gibt's oder gab es denn irgendwelche Kontakte zwischen Israel und dem Libanon? Also auch persönliche Kontakte zwischen den Menschen? Das ist ja immer die politische Situation, aber das andere ist das Menschliche. Wie war denn da das Verhältnis vor dieser Eskalation? Also ganz offiziell sind Libanon und Israel seit 1948, das sind inzwischen 76 Jahre, im Krieg und steht im Libanon unter Strafe, in Kontakt zu stehen mit Israelis. Es ist den Libanesen verboten, nach Israel zu reisen und auch Israelis verboten, in den Libanon zu kommen. Das ist, finde ich, total tragisch, weil diese Länder so nah beieinander sind. Und wenn ich mir jetzt die Menschen in Tel Aviv und in Beirut anschaue, ich glaube eigentlich, die hätten sich so viel zu erzählen und könnten sich so gut verstehen. Denn das sind beides, wenn ich jetzt diese beiden Städte mal angucke, eigentlich extrem lebenslustige Städte. Und zu diesem Kontaktverbot vielleicht eine skurrile Geschichte. Wir haben im Rahmen dieser Kriegshandlungen immer wieder den Fall in Tel Aviv oder in Israel, dass das Militär das GPS-Signal stört. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mir hier so einen Scooter, so einen Elektroscooter leihen will, dann werde ich immer nach Beirut verortet. Und das gilt nicht nur für diese Scooter-App, sondern, habe ich mir von Freunden tatsächlich sagen lassen, auch für Dating-Apps. Das heißt, wenn dieses GPS-Signal nach Libanon geschickt wird oder verortet wird, dann sehen israelische Männer, die daten wollen, plötzlich Frauen im Libanon und umgekehrt. Und das ist fast lustig, weil ich dachte, das sei nur andersrum so, weil ich habe das jetzt auch letzte Woche in Beirut erlebt, dass ich irgendwo hinfahren wollte und ich wurde aber erstmal nach Haifa geschickt über Google Maps und ich dachte, das sei Teil der Kriegs- oder das haben viele Libanesen genau so gesehen, Teil der Kriegsführung der israelischen Armee, die GPS-Daten zu stören, aber das mit dem Dating kannte ich auch noch nicht. Wird da irgendwie drüber geredet? Also ich meine, das ist ja schon was normalerweise bei uns sofort in den Zeitungen auftauchen würde. Das ist eben der Punkt. Also es taucht als Thema nicht auf. Wir kamen da eben drauf, weil wir es von einem Freund gehört haben. Aber ich bin sicher, dass das in der medialen Öffentlichkeit in Israel niemand machen würde gerade. Und im Libanon? Nun, diese Irreführung durch die GPS-Daten, das ist schon immer mal wieder Thema, wenn Leute sagen, übrigens, wir wollten uns da treffen, wir kommen aber gerade nicht hin, weil wir nicht genau wissen, wo wir abbiegen müssen, damit wir nicht in Haifa oder manchmal auch im jordanischen Amman landen. Aber das ist jetzt medial auch kein großes Thema. Moritz, wie würdest du denn jemanden, der noch nie im Libanon war und sich auch null mit dieser Region auskennt, dieses Land beschreiben? Extrem klein. Extrem kompliziert, extrem schön. Kompliziert, das betrifft vor allem die politischen Verhältnisse im Land. Leben Menschen aus 18 verschiedenen Konfessionen oder Religionen leider nicht immer friedlich zusammen. Und die größten Gruppen, sunnitische Muslime, schiitische Muslime und Christen, keine von denen hat wirklich eine Mehrheit. Und das macht die Suche nach Kompromissen immer so schwierig. Dann extrem schön. Es gibt die Berge, in denen man sogar Skifahren kann. Das Mittelmeer, in dem man baden kann. Und der Libanon hat immer dafür geworben, bei uns in unserem kleinen Land ist das möglich, beides an einem Tag zu machen. Theoretisch zumindest ist das wirklich möglich. Und dann gibt's noch das Essen. Das ist lecker. Ich würde sogar sagen, extrem lecker. Und welche Rolle spielt der politisch in der Region? Also Länder haben ja oft so eine Rolle, die ihnen vielleicht auch aufgestülpt wird. Das ist der Unruhestifter, das ist jemand, der sich eigentlich raushalten will, das ist der Vermittler. Was für eine Rolle hat da der Libanon? Ich würde sagen, viele Gruppen im eigenen Land versuchen sich eher rauszuhalten, weil sie wirklich mit eigenen Problemen zu kämpfen haben. Wirtschaftskrise, es gibt nicht genug Strom und. Der Müll wird nicht abgeholt. Da kann man eine ganz lange Liste aufzählen. Und weil der Libanon so schön ist wiederum, haben hier bis vor kurzem immer sehr viele Araber aus anderen Ländern Urlaub gemacht, auch weil sozusagen es im Persönlichen viel freier ist als die meisten anderen arabischen Länder. Aber es gibt ja noch die Hisbollah und diese mächtigste Gruppe im Land, die ist schon wirklich mehr als nur ein Unruhestifter. Das ist eine Miliz, die seit einem Jahr Israel mit Raketen beschießt, auch schon mehrfach Krieg gegen Israel geführt hat und auch Terror im eigenen Land verbreitet und seine Soldaten nach Syrien geschickt hat, um dort an der Seite des dortigen Diktators Assad gegen Aufständische zu kämpfen. Wie diese Hisbollah zusammengesetzt ist, auch welche Rolle sie hat, da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde mit euch davor gerne noch mal auf ein Ereignis gehen in diesem Krieg, das sich bei mir sehr eingebrannt hat und das, glaube ich, auch so ein Wendepunkt war und so richtig eingeheizt hat in diesem Konflikt. Und das waren diese explodierenden Funkgeräte und Pager im Libanon, also Pager, so eine Art Handygeräte. Ich konnte diese Geschichte am Anfang eigentlich nicht glauben. Das hört sich an wie so aus einem Agenten-Thriller. Der israelische Geheimdienst soll diese Geräte schon vor Jahren teilweise mit Sprengstoff präpariert haben und an die Hisbollah geliefert haben. Und jetzt soll eben Benjamin Netanyahu den Befehl gegeben haben, dass diese Geräte explodieren in den Händen ihrer Benutzer. Das heißt, es hat viele Hisbollah-Kämpfer getroffen, die schwer verletzt worden sind, teilweise auch getötet worden sind, aber eben auch sehr, sehr viele Zivilisten, weil die Dinge einfach überall hochgegangen sind. Insgesamt 40 Tote, 3000 Verletzte ungefähr. Moritz, wie haben denn diese Explosionen überall im Libanon die Libanesen verändert? Das ist ja schon eine neue Art der Kriegsführung gewesen, wenn du jetzt sagst, 76 Jahre im Krieg, aber das war schon mal noch eine neue Dimension. Ja, und ich meine, du hast ja gesagt, du konntest das zuerst überhaupt nicht verstehen. Auch ich hatte wahnsinnige Schwierigkeiten, das einzuordnen. Als die ersten Meldungen dazu kamen, war ich gerade direkt im Gespräch mit meinem Kollegen Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv, um zu fragen, ja, wie schätzt er das ein? Was passiert in den nächsten Wochen an der israelisch-libanesischen Grenze? Und wir waren beide relativ vorsichtig. Und dann kamen diese Meldungen, erstmal mehrere Dutzend Verletzte durch explodierte Pager, haben wir nicht so ganz verstanden. Dann wurde das Ausmaß klar und das hat wirklich im Libanon eine Riesenangst ausgelöst bei ganz vielen Menschen, vor allem bei Leuten, die der Hisbollah nahestehen, denn die meisten dieser Pager waren in den Händen von Hisbollah-Kämpfern oder Funktionären, aber auch zum Teil von ihren Familienangehörigen. Also auch ein kleines Mädchen ist gestorben, das diesen Pager gerade zu seinem Vater bringen wollte. Und es gibt sehr viele haarsträubende oder schreckliche Verletzungen. Menschen, die Gliedmaßen verloren haben, die erblindet sind, weil sie gerade auf diese Nachricht schauen wollten, die sie bekommen haben. Also das ist wirklich, hat eine Angst im ganzen Land ausgelöst, vor allem bei Leuten, die der Hisbollah nahestehen, aber auch bei anderen. Und Christian, also ich finde, ich kann es immer noch nicht fassen. Also der israelische Geheimdienst muss das ja jahrelang vorbereitet haben. Also wie krass ist der eigentlich, dass der sowas einfädeln kann? Ja, also wichtig ist zu sagen, dass sich in Israel der Geheimdienst, das Militär nicht dazu äußert. Das heißt, offiziell bestätigt ist das ja nicht. Aber auch hier gehen Experten, Beobachter davon aus, dass eigentlich nur der Mossad in der Lage ist, so eine Aktion durchzuführen. Und ja, das ist krass. Moritz hat beschrieben, was da auch mit Zivilisten zum Teil passiert ist. Amnesty International zum Beispiel fordert ja auch eine Untersuchung, wonach das ein Kriegsverbrechen sein könnte. In Israel wird das schon aber dennoch so wahrgenommen, als ob das sozusagen die Stärke des Geheimdienstes, auch des Militärs, wiederherstellt. Wir dürfen nicht vergessen, nach diesem 7. Oktober, an dem es dem Geheimdienst ja nicht gelungen ist zu warnen, dem Militär nicht gelungen ist, ein Land zu beschützen vor dem Angriff der Hamas und dann eben auch nach einem Jahr Beschuss aus dem Libanon von der Hisbollah, haben das viele schon hier wahrgenommen als ein Signal, dass Israel eben doch stark und gefährlich ist für seine Gegner. Und das ist das Signal, das für viele Menschen hier dann doch überwiegt. War das so eine Art Turning Point in dem Konflikt? Würdet ihr das so sehen, dass das wirklich jetzt angeheizt hat? Danach ging es richtig los? Die israelische Seite sagt, es war auf jeden Fall ein Turning Point insofern, dass das der Beginn war einer Reihe von gezielten Tötungen und dem gezielten Ausschalten aus israelischer Sicht von hochrangigen Hisbollah-Kommandeuren und Funktionären, also bis hin zum Hisbollah-Chef Nasrallah. Und was die israelische Militärführung auch aus Geheimdienstkreisen immer wieder gesagt wird, ist, dass die Hisbollah durch all diese Schläge erstmal ohne eine entscheidungsfähige Führung dasteht und nicht mehr in der Lage ist, gut zu kommunizieren und dass sie dadurch Stand jetzt auch massiv geschwächt ist. ich würde sagen, auch für viele Libanesen ist das eine Art Wendepunkt, aber gerade weil sie es als nicht mehr so gezielt wahrgenommen haben. Hisbollah-Kommandeure wurden auch schon vorher getötet von der israelischen Armee und jetzt sind zunehmend auch Menschen betroffen, entweder weil sie fliehen mussten oder auch weil sie getötet wurden, die nicht der Hisbollah angehören. Insofern wird es von vielen Libanesen inzwischen zunehmend nicht mehr nur als Krieg Israels gegen die Hisbollah wahrgenommen, sondern als Krieg gegen ihr ganzes Land. Also wenn ich zusammenfasse, was ihr bisher gesagt habt, es ist auf jeden Fall eine Nachbarschaft zwischen Israel und dem Libanon, die seit Jahren, 76 Jahre hast du gesagt, Moritz, sind die beiden Länder eigentlich offiziell schon im Krieg. Es ist eine Nachbarschaft, die es, wie soll man sagen, die es eigentlich nicht gibt. Die Grenze ist zu, da kann man nicht einfach rüber und rüber. Die Libanesen dürfen gar keinen Kontakt zu Israelis haben. Gleichzeitig ist der Libanon auch ein extrem diverses Land, hast du gesagt, mit einem großen Mischmasch an Menschen unterschiedlicher Religionen und unterschiedlicher Herkünfte. Also auch der Libanon an sich ist schon kompliziert. Und damit sind wir auch schon bei der Hisbollah. Ihr habt es jetzt schon beide die ganze Zeit gesagt. Die Hisbollah spielt eine wichtige Rolle im Libanon, Moritz. Aber welche Rolle spielt sie? Also ist sie die Regierung? Ist sie neben der Regierung? Kannst du uns die mal genauer beschreiben, bitte? Also sie ist zuallererst wirklich die mächtigste Gruppe im Land. Das sind nicht nur die Kämpfer und die Waffen, über die sie verfügen, sondern die Hisbollah ist auch eine politische Partei. Und als politische Partei sitzt sie im libanesischen Parlament und sie ist auch Teil der Regierung, an der, ich würde fast sagen, fast ähnlich wie in Israel, sehr viele verschiedene Gruppen, die eigentlich miteinander wenig gemein haben, zusammen in der Regierung sitzen. Und was die Hisbollah auch noch tut, sie betreibt zahlreiche Schulen und Krankenhäuser. Häufig gibt es immer diesen Begriff, das ist ein Staat im Staate. Im Libanon würde ich sagen, die Hisbollah ist ein Staat in einem nicht existierenden Staat, weil der Libanon als Land, als gemeinsames Land funktioniert eigentlich nicht. Christian, das erinnert mich ein bisschen an eine Folge, die wir bei Lost in the Ost gemacht haben über die Strukturen der Hamas im Gazastreifen. Und da habt ihr eigentlich dasselbe über die Hamas gesagt. Also die Hamas ist viel mehr als eine Terrororganisation, sondern auch eigentlich ein Staat. Sie organisiert Krankenhäuser, Müllabfuhr, eigentlich alles, was sonst nicht funktioniert. Kann man die beiden vergleichen ein bisschen von der Struktur? Ja, ich denke, die Hamas ist deutlich kleiner, zumindest im Gazastreifen. Das gemeinsame Ziel ist klar, das ist die Zerstörung Israels oder das eines der politischen Ziele, wenn man so will. Aber ja, sie haben eben nebenbei auch andere Funktionen übernommen. Und der Unterschied aus meiner Sicht bislang war, dass die Hisbollah tatsächlich als direkter Stellvertreter des Iran angesehen werden kann, die Hamas sehr lange sich immer noch als unabhängig, wenn man so will, betrachtet hat. Ich würde einen kleinen Tick differenzieren, das mit dem Iran stimmt ganz sicher. Wenn es um den Kampf gegen Israel geht, ist der Iran ganz stark die treibende Kraft. Aber die Hisbollah ist auch im Libanon sozusagen eine nationale Organisation und die eigenen Interessen sind nicht genau identisch mit denen des Iran. Und das hat die Hisbollah gerade in den ersten Monaten dieses Konflikts mit Israel, glaube ich, durchaus berücksichtigt, indem sie die Angriffe auf Israel zwar immer fortgeführt hat, angeblich aus Solidarität mit der Hamas in Gaza, aber nie sozusagen volles Rohr geschossen hat, sondern immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse, auch wenn man sich das kaum vorstellen mag, wenn man davon hört, dass sie wirklich fast täglich hunderte Raketen in Richtung Israel abgeschossen haben. Ihre größten Waffen hatten sie bislang selten ausgepackt. Wie ist die Hisbollah denn entstanden, Moritz? Wie alles im Libanon ein bisschen kompliziert. Wir müssen ein bisschen zurückspulen in die Jahre des libanesischen Bürgerkriegs. Das war von 1975 bis 1990 und auch da war Israel letztlich irgendwann eine Partei. Sie sind 1982 einmarschiert und genau in dieser Zeit hat sich die Hisbollah als große, starke, bewaffnete Kraft der Schiiten entwickelt, die immer die ärmste Bevölkerungsgruppe im Libanon waren, mit großer Unterstützung aus dem Iran. Also zum einen, um die Schiiten im Land zu stärken, aber auch schon ganz klar damals schon als Gruppe im Kampf gegen Israel und auch gegen westliche, nicht nur Verbündete Israels, sondern westliche Staaten, die im Libanon präsent waren. Also es gab verheerende Terroranschläge der Hisbollah gegen französische und amerikanische Soldaten, die im Libanon stationiert waren. Ich kann mir das immer noch schwer vorstellen, wie die an ihre Macht gekommen sind. Wurden die irgendwie gewählt von den Libanesen oder sind die einfach da? Sie wurden gewählt, wenn es darum geht, dass Sie als Partei im Parlament sind. Ansonsten war es nach diesem Ende dieses Bürgerkrieges 1990, hieß es im Prinzip, alle Gruppen im Land, das waren nicht nur die Hisbollah, sondern auch andere sogenannte Milizen, also bewaffnete Gruppen verschiedener Parteien, mussten ihre Waffen abgeben. Die Hisbollah hat das aber nicht getan und die haben das immer begründet damit, wir sind weiterhin im Widerstand gegen das zionistische Gebilde, also gegen Israel. Israel hat... ist 1982 im Libanon einmarschiert, aber hat Teile des Libanons im Süden bis zum Jahr 2000 besetzt gehalten. Und das hat die Hisbollah immer als Argument benutzt, weshalb sie ihre Waffen nicht abgeben mussten. Und der libanesische Staat war entweder nicht willens oder nicht in der Lage, die Hisbollah auch zu entwaffnen. Und es kam immer mehr Geld aus dem Iran, mit dem sie sich Waffen kaufen konnten oder sie direkt aus dem Iran bekommen haben. Und so hat sich im Prinzip dieser Status als stärkste Macht im Land immer weiter verfestigt. Und wie ist im Moment das Verhältnis zwischen libanesischer Regierung und es gibt ja auch noch eine libanesische Armee zur Hisbollah? Also sind das so Parallelstrukturen oder arbeiten die irgendwie zusammen? Recht schwer zu beantworten. Also ja, sie arbeiten zusammen. Die Hisbollah stellt Minister in dieser Regierung. Sie ist aber nicht für alle Entscheidungen der Regierung. Sie ist wahrscheinlich an allen Entscheidungen der Regierung irgendwie mit beteiligt. Aber Politiker, die nicht der Hisbollah angehören, müssen wahrscheinlich ihre Äußerungen immer irgendwie so ein bisschen abwägen, gefällt das der Hisbollah oder nicht. Die libanesische Armee ist sehr schwach und schlecht ausgerüstet. Ich habe mit einem christlichen Politiker im Libanon gesprochen, der sagte mir, also die Fahrzeuge unserer Armee, die stehen häufiger in der Werkstatt, als dass sie im Einsatz sein können. Also es heißt aber konkret, im Libanon kommt man nicht an der Hisbollah vorbei, wenn man irgendwelche politischen Entscheidungen treffen will. Das ist der Stand momentan. Man kommt an ihnen nicht vorbei. Jetzt gibt es durchaus Gruppen, die sagen, wenn die Hisbollah durch die israelische Armee so geschwächt ist, wenn die Führungsköpfe der Hisbollah alle getötet sind, dann gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Hisbollah, den Einfluss der Hisbollah auch politisch zurückzudrehen und das Gleichgewicht, das politische Gleichgewicht im Land wieder zugunsten der anderen Gruppen zu drehen. Aber das wird, wie vieles in diesem Land, noch eine komplizierte Geschichte. Wenn man da jetzt einzelne Köpfe tötet, also zum Beispiel den Chef der Hisbollah, bringt es wirklich was oder ist es quasi, da kommt sofort jeder, jemand von unten nach und es ist vielleicht ein symbolischer Akt, aber jetzt nicht wirklich was die Hisbollah zum Beispiel langfristig wirklich schwächen würde? Moritz, also, vielleicht erstmal an dich als Libanon-Experten. Nun, es ist ja nicht nur der Generalsekretär, also der Chef Hassan Nasrallah getötet worden, sondern ganz viele andere hochrangige Kommandeure und das schwächt die Hisbollah schon. Das kann sie kurz- und mittelfristig nicht ersetzen. Möglicherweise sind, wenn es jetzt um den Einsatz der israelischen Bodentruppen im Land geht, Gruppen der Hisbollah darauf eingerichtet, auch zu kämpfen, wenn ihre Kommandeure nicht mehr da sind, weil sie getötet wurden. Aber mittelfristig ist das eine große Schwächung der Hisbollah. Und die andere Frage ist, was heißt es politisch? Die Feindschaft gegenüber Israel wird sich in den Kreisen, die der Hisbollah jetzt anhängen, durch den jetzigen Krieg eher verfestigen. Und da wird langfristig aus meiner Sicht werden Leute nachkommen, die mindestens genauso radikal sind wie diejenigen, die jetzt an der Spitze der Hisbollah standen. Wie wird es in Israel gesehen, Christian? Also in Israel wird ganz klar kommuniziert, dass die Hisbollah durch diese gezielten Tötungen, durch den Krieg, durch die Bodentruppen geschwächt ist, nicht mehr in der Lage ist zu kommunizieren und auch nicht mehr in der Lage, und das ist aus israelischer Sicht das Entscheidende, nicht mehr in der Lage eben wirklich massive Raketenangriffe zum Beispiel zu fliegen. Da bin ich zum Beispiel noch unsicher. Wir wissen nicht, wie viel der Hisbollah-Raketen tatsächlich schon zerstört wurden oder nicht mehr angriffsfähig sind sozusagen. Aber das wird hier schon als Erfolg verkauft. Aber wie Moritz gesagt hat, langfristig oder mittelfristig muss man abwarten, wie groß die Hisbollah wirklich oder wie stark die Hisbollah wirklich geschwächt wurde. Also ich fasse mal zusammen. Die Hisbollah, was ich jetzt verstanden habe, ist eine politische Macht im Libanon, an der keiner vorbeikommt. Also sie sind wirklich diejenigen, die auch das Sagen haben, die Kraft haben. Ihr Ziel ist Widerstand gegen Israel. Sie haben Waffen, sie sind unterstützt und sie sind auch wirklich bereit, das durchzuziehen. Auf der anderen Seite versucht natürlich Israel jetzt als Momentum, die Hisbollah so gut es geht, zu schwächen. Wenn man sich jetzt die Auswirkungen anschaut, die sind natürlich verheerend auf beiden Seiten. Also es sind über 1 Million Menschen auf der Flucht im Libanon. Es sind 60.000 Israelis auf der Flucht, die nicht mehr an der Grenze zum Libanon wohnen können. Wenn man jetzt die Katastrophe oder diese humanitäre Katastrophe im Libanon anschaut, Moritz, wohin können denn diese Menschen überhaupt fliehen? Du hast gesagt, das Land ist wahnsinnig klein. Es gehört auch zu einem der dicht besiedelsten Ländern auf der Erde. Wo ist denn da überhaupt Platz im Moment für die? Nun, viele kommen in die Hauptstadt Beirut, da in die Stadtviertel, die einigermaßen sicher gelten. Die südlichen Vororte, das darf man sich nicht vorstellen, als seien die abgetrennt, die sind auch direkt in der Stadt und ganz nah am Flughafen. Von dort sind auch Tausende, Zehntausende geflohen. Viele sind in Notunterkünften untergebracht, in Schulen, die massiv überbelegt sind, wo es natürlich keine vernünftigen Duschen oder Ähnliches gibt. Ich war mit einer Hilfsorganisation in einer solchen Schule, die haben dort Matratzen hingebracht, 200 Matratzen. Aber in dieser Schule sind momentan 400 Leute untergebracht. Und es werden immer mehr. Das heißt, die Hälfte der Leute haben eigentlich keinen Schlafplatz. Und es gibt auch tatsächlich eine Reihe von Leuten, die auf der Straße übernachten mit vielleicht einer Plastiktüte dabei, in der sie einen zweiten Pulli dabei haben, aber mehr auch nicht. Und auch wenn es im Libanon immer noch meistens schön mediterran warm ist, werden die Nächte kälter und es beginnt immer wieder häufiger zu regnen. Also das ist wirklich eine dramatische Situation. Und wohin die Leute auch noch flüchten, das ist tatsächlich das Nachbarland Syrien. Nach Angaben der libanesischen Regierung haben inzwischen 300.000 Menschen aus dem Libanon die Grenze nach Syrien übertreten. Das ist auch, wenn man das so hört, Wahnsinn. Wir kennen natürlich Syrien jetzt seit Jahren immer als das Bürgerkriegsland, wo alle weg wollten. Und jetzt gilt es als das sicherere Land. Das ist auch, ehrlich gesagt, schwer verständlich aus meiner Sicht. Ist es denn wirklich sicherer in Syrien? Momentan aus der Sicht vieler dieser Menschen ist es sicherer. Viele von denen sind selbst eigentlich Syrer, gar keine Libanesen. Die sind wegen des Kriegs in Syrien irgendwann in den Libanon geflüchtet und treten jetzt den Rückweg an. Direkt an der Grenze, das Gebiet, was da anschließt in Syrien, steht unter der Kontrolle des Machthabers, Diktators Bashar al-Assad. Dort wird momentan nicht direkt Krieg geführt, aber natürlich für Leute, die Regierungskritiker sind, die können ganz schnell hinter Gittern landen. Und ich habe auch schon Berichte gesehen, dass Menschen sich zu Fuß aufgemacht haben in die Region im Nordwesten Syriens, wo tatsächlich noch Krieg geführt wird, wo sie sich aber möglicherweise trotzdem noch wohler fühlen als momentan im Libanon und als in den Gebieten unter der Kontrolle von Bashar al-Assad. Also für die Libanesen, die flüchten müssen, auf jeden Fall eine wahnsinnig schwierige Situation. Christian, auf deiner Seite, auf israelischer Seite, wo ihr berichtet, flüchten ja auch Menschen vor dieser neuen Front im Krieg. Ungefähr 60.000 Israelis, heißt, die an der Grenze zum Libanon gelebt haben, können seit einem ganzen Jahr schon nicht zurück in ihre Häuser. Wie ist denn die Lage von denen? Genau, die sind geflohen, die sind weiterhin untergebracht, oft in Hotelanlagen, bei Freunden. Das heißt, das ist natürlich eine andere, ich will jetzt nicht sagen luxuriösere Situation, aber es ist einfach eine deutlich bessere Lage, als wenn man das vergleicht mit den Menschen, die im Libanon fliehen. Aber ja, sie können seit über einem Jahr oder seit einem Jahr nun nicht zurück. Und das ist eben auch das, was innenpolitisch langfristig diesen großen Druck erzeugt hat. Viele von denen, Menschen, mit denen wir auch geredet haben, die haben gesagt, sie halten es für richtig. Sie haben gejubelt, als Israel nun den Krieg gegen die Hisbollah sozusagen begonnen hat. Und nach wie vor ist die Lage im Norden sehr angespannt. Wir hatten jetzt am Mittwoch den bislang stärksten Beschuss auf Haifa, also die große Hafenstadt im Norden. Das heißt, die Menschen nehmen nach wie vor wahr, dass die Hisbollah eine Bedrohung ist. Und es kommen auch nach wie vor täglich Raketen, die natürlich den gesamten Nordteil Israels auch in ein gefährliches Gebiet verwandeln. Also das heißt, die Israelis zeigen eher Zustimmung dafür, dass ihre Bodentruppen jetzt im Libanon sind? Ja, für die Israelis ist das die einzige, oder für viele Israelis ist das die einzige Möglichkeit, da oben für Ruhe zu sorgen, mal ganz salopp formuliert. Und das ist ja eben das formulierte Kriegsziel der Regierung mit Blick auf diesen Krieg da oben, die Menschen, die fliehen mussten, zurück in ihre Orte zu bringen. Es ist momentan nicht in Sicht, dass das jetzt schnell gelingt. Wie gesagt, täglicher Beschuss von der Hisbollah nach wie vor. Aber das ist das Kriegsziel und das ist das, was die meisten Menschen auch befürworten. Ich muss jetzt ehrlich gesagt mal tief durchschnaufen, weil es bleibt wenig Hoffnung. Was ich mich aber trotzdem frage ist, gibt es im Libanon oder in Israel irgendwelche Stimmen, die im Moment hörbar sind, die sagen, stopp, also wir müssen raus aus dieser Spirale der Gewalt. Es müssen jetzt keine Politiker sein, aber es gibt ja oft irgendwie NGOs. Wenn da seit Jahrzehnten eigentlich Kriegszustand ist, haben sich ja vielleicht irgendwelche, weiß ich nicht, Brieffreundschaften, Chats, wie auch immer, online, Facebook-Gruppen gegründet. Gibt es die noch und sind die noch irgendwie hörbar oder ist da einfach im Moment überhaupt gar nichts mehr? Moritz, also, vielleicht erstmal aus deiner Sicht. Es gibt diese Stimmen, ich würde jetzt nicht von Brieffreundschaften mit Israelis sprechen und so weiter, aber es gibt so ein paar Stimmen, die doch sehr eigentlich den Frieden sich wünschen, aber das sind aus meiner Sicht viel zu wenig und sie sind zu leise. Jetzt gerade versucht die Regierung, also der eher Hisbollah-ferne Teil dieser Regierung, versucht gerade einen Weg zu suchen, dass es einen Waffenstillstand gibt, dass die Hisbollah sich ein bisschen zurückzieht. Aber die erste Bedingung dabei ist immer, dass Israel mit den Bombardierungen aufhört und vor allem seine Bodentruppen aus dem Land zurückzieht. Das ist für die Regierung im Libanon momentan so ein bisschen die Bedingung, um ihr eigenes Land zu retten, aber nicht unbedingt, um wirklich einen Frieden mit Israel zu schließen. Der ist leider sofern wie seit 76 Jahren noch nie. Und hier ist es so, dass natürlich ganz viele Menschen, auch mit denen wir reden, schon sagen, eigentlich möchten sie auch irgendwie in Frieden leben, aber eben jetzt nach dem 7. Oktober, nach diesem Trauma, nach dem ein Jahr, die Hisbollah aus dem Libanon geschossen hat, halten das viele für richtig. Was kritisiert wird und was, ich habe es erwähnt, Menschen sagen, ist, es fehlt eine Strategie langfristig. Und dann gibt es natürlich, das darf man nicht vergessen, noch die Menschen, die Angehörige haben, die als Geiseln im Gazastreifen gehalten werden. Und da gibt es nach wie vor noch Demonstrationen, Proteste, die von dieser Gruppe ausgehen, die sagen, wir brauchen die Geiseln zurück, wir brauchen dafür eine Waffenruhe und wir müssen dafür auch bereit sein, Zugeständnisse zu machen. Diese Stimmen gibt's, die werden auch noch gehört, aber die Sorge ist eben schon, dass der Blick auf die Geiseln und auf diesen Geiseldeal in den Hintergrund gerät, je größer und je bedrohlicher ein Krieg im Norden mit der Hisbollah wird. Danke, dass ihr dabei wart. Danke dir. Danke aus Kairo. Moritz, alles Gute, viele Grüße. Bis und bald. Viele Grüße an alle in Tel Aviv, bitte. Sage ich. Ciao. Wenn ihr Feedback habt oder eine Frage, dann schickt uns eine E-Mail an lostinnerost@br.de. Die Adresse findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes. Oder ihr meldet euch am besten per DM bei der NewsWG auf Instagram. Und abonniert uns doch gerne, zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dann verpasst ihr nicht mehr, wenn wir eine neue Folge produzieren. Lost in the Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der NewsWG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam für diese Folge waren Christian Limpert, Moritz Behrendt, Veronika Süß, Janina Böhm und ich, Christine Auerbach. Und wie es in diesem Krieg weitergeht, hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, wer die Wahlen im Weißen Haus gewinnt. Die USA ist ja ein nicht ganz unwichtiger Player in diesem Konflikt und in dieser Region. Deshalb hier mein Hörtipp für euch zu den Wahlen in den USA. Hi, ich bin Jani Sophia Höder, Journalistin und Autorin. Und ich bin Tongdin Smith, ich bin Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann hört doch auch mal rein in USA Der Riss, die sechsteilige Podcast-Serie, in der wir beide versuchen, Antworten auf die Frage zu finden, warum die USA ein so gespaltenes Land sind. Diese Frage beschäftigt uns beide schon länger, denn wir haben familiäre Wurzeln in den USA. Und weil der Riss, der die USA durchzieht, direkte Folgen für die US-Präsidentinnenschaftswahlen 2024 hat. Und weit darüber hinaus. Denn er betrifft so gut wie alle Lebensbereiche. Medien, Glauben, Geld, Verfassung, Race, also die Abstammung und sogar das Essen. Über all das werden wir sprechen und dabei tief in die US-Geschichte eintauchen. Hören könnt ihr USA, der Riss, ab dem 27. September überall, wo es Podcasts gibt.